Nachwort. Bei der Durchsicht und Bearbeitung meiner Aufzeichnungen stieß ich auf mehrere Probleme. Okulpetekas hatte es verurteilt, dass Religionen nach Macht streben. In diesem Sinne wollte ich bei dem vorliegenden Text nicht missionarisch tätig sein. Gleichzeitig hatte die Lehre aber eine große Wirkung auf mich. So musste ich ständig den Drang unterdrücken, meine eigenen Gedanken und Gefühle auszubreiten. Ich musste meine Begeisterung zügeln und weiß nicht, ob mir das immer geglückt ist. Um dem Text einen möglichst neutralen Ausdruck zu geben, wählte ich die Form eines Interviews. Diese Form verfälscht aber den Eindruck in einem unzulässigen Maß. Nun wirken die Gespräche starr und sachlich, dabei waren sie voller Humor, Herzlichkeit und Lebendigkeit. Einerseits wollte ich Okulpetekas selbst sprechen lassen, andererseits erkannte ich aber, dass ich seine Lehre nicht von seinem Wesen und dem Umgang mit anderen Menschen trennen ließ. So musste ich hier und da einige Andeutungen machen. Das größte Problem aber war, dass ich Okulpetekas gar nicht selbst sprechen lassen konnte, denn es war mir nicht möglich gewesen, alles wortgetreu mitzuschreiben. So handelt es sich bei dem Text zum Teil um den genauen Wortlaut, zum Teil aber auch um eine Rekonstruktion aus der Erinnerung, die ich mit Hilfe meiner Notizen jeweils nach den Gesprächen anfertigte. Dabei konnte ich jedoch ein ganzes Konvolut einzelner Notizen nicht verwenden, weil ich sie entweder nicht verstand oder ihren Zusammenhang nicht mehr erschließen konnte. Vielleicht mag der eine oder andere Leser bei diesem Text auf Widersprüche oder Lücken stoßen. Das könnte diesem Umstand geschuldet sein. Vielleicht kommt hier aber auch Okulpetekas eigener Vorbehalt zum Tragen, dass er das, was er meine, sprachlich und gedanklich nicht vermitteln könne. Ich hoffe dennoch, die Grundgedanken seiner Lehre ausreichend wiedergegeben und einen ungefähren Eindruck von Okulpetekas selbst vermittelt zu haben. Mit großer Bewunderung denke ich an den Mann in jenen Bergen zurück.